Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 987 an Schiller, Weimar, 24. Februar 1805. Hier sende Rameaus Neffen mit der Bitte, ihn morgen mit der fahrenden Post nach Leipzig zu senden. Sie sind ja wohl so gut, noch einen derben Umschlag darum machen zu lassen, dass das Manuskript nicht leide. Es mag so hingehen, ob man gleich, wenn es gedruckt zurückkommt, noch manches zu erinnern finden wird. Die letzten Züge in eine solche Arbeit hinein zu retuschieren, ist freilich nicht die Sache der Rekonvaleszenz. Wenn ich das winkelmannische Wesen abgefertigt habe, will ich sehen, ob noch Zeit und Mut übrig ist, die alphabetischen literarischen Anmerkungen zum Rameau hinzuzufügen. Ich habe einige Bemerkungen zu dem Manuskript gelegt, die den Drucker einigermaßen leiten können. Die Phaedra werde ich recht gern in jedem Sinne durchsehen. Übrigens müssen wir uns in Geduld fügen und was sich tun lässt, tun, bis wir etwas Besseres tun können. Ich fahre täglich aus und setze mich mit der Welt wieder in einigen Rapport. Ich hoffe, sie bald zu besuchen und wünsche sie bei wachsenden Kräften zu finden. Geh! Zugleich die Kupfer zum Tell und einige Nova von verschiedener Art.